sprachen bitte Peter von Zahn mit seinen Erinnerungen an die Anfangszeit des Nordwestdeutschen Rundfunks. Ich sprach eines Tages in der Kaufmannsvilla an der Roten Baumchaussee in Hamburg vor, die den Reichssender Hamburg beherbergt hatte und nun Sitz von Radio Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung war. Ein junger Captain namens Everett hörte sich mein Begehren an. Ich schlug eine regelmäßige Rundfunkberichterstattung aus dem großen Kriegsgefangenenlager in Holstein vor. Wir könnten mit dem vorhandenen Talent gut und gern jede Woche eine Unterhaltungssendung auf die Beine stellen. Es gab keine Zeitungen, kein Telefon, keine Post. Die Angehörigen wussten nicht, wo ihre Väter, Söhne oder Brüder waren. Die Söhne, Brüder und Väter wussten nicht, wo sich Mütter und Schwestern, Frauen und Töchter befanden. Wir wollten mit dieser Sendung Verbindungen schlagen über den Äther und ein wenig Hoffnung geben und sagen können, wir leben. Wir sind hier 50.000 gefangene Soldaten. Es geht uns leidlich. Wir denken an euch. Ich sagte es mit Wärme, wie man sie leicht aufbringt, wenn man an sich und seine Frau denkt. Außerdem gab ich ein paar bezeichnende Anekdoten als Lockspeise dazu. Captain Everett versprach, sich mit seinen Kollegen zu besprechen. Am nächsten Tag sagte er, man werde unseren Wunsch nicht erfüllen können, aber was Sie aus dem Lager erzählen, ist interessant. Wollen Sie darüber bei uns einen Kommentar sprechen? Das war, wie sich herausstellte, meine Stunde eins. Mein Bericht war 10 Minuten lang. Er gefiel dem Captain Everett. Wie es damals üblich war, wurde eine Schallplatte besprochen. Meine Sprachmelodie erregte Bedenken. Die Schallplatte wurde dem Experten unter den englischen Kontrolleuren vorgespielt. Er hieß Alexander Maas und war ehemals Ansager des Kölner Rundfunksenders gewesen. Nach 12 Jahren Exil war er in englischer Uniform nach Deutschland zurückgekehrt. Er hörte sich die Reportage an und wiegte bedenklich den Kopf. Was er sagt, ist nicht schlecht. Aber wie er es sagt, das ist unmöglich. Er spricht nicht wie ein Deutscher. Niemand würde es sich anhören. Er kommandiert ja nicht. Beinahe wäre meine Reportage dann von ihm gesprochen worden. In seiner rheinischen Dialektfärbung. Wegen der mangelnden Authentizität erhob jedoch Captain Everett dagegen Einwände. Es war der erste hausgemachte Bericht eines Deutschen mit politischen Untertönen, den die englische Kontrolleinheit über den Sender gehen lassen wollte, deshalb die Vorsicht. Schließlich einigte man sich aber auf das Original. Und so wurde es ausgestrahlt. Alexander Maas hatte von seiner Erfahrung her durchaus recht. So seltsam wie ich sprach damals am Rundfunk keiner. Der deutsche Radiohörer war 12 Jahre lang der betont zackigen, gewollt schneidigen Sprechweise ausgesetzt gewesen, die uns aus alten Wochenschauen noch in die Ohren gellt. Was nicht im Kommandoton mit norddeutscher Färbung gesagt wurde, konnte wohl nur von Emigranten, Juden und sonstigen Verrätern stammen. Es dauerte lange, bis sich die deutschen Radiohörer daran gewöhnten, dass man ihnen nichts befehlen, sondern nur etwas mitteilen wollte. Mein Bericht über den Kral in Holstein verschaffte mir, bevor er noch ausgestrahlt wurde, wertvolle Einblicke in die Zähigkeit, mit der das deutsche Militär in außergewöhnlichen Lagen an alten Gewohnheiten festhielt. Ich wollte meinem Stab in Pülsen mitteilen, was bevorstand. Die Engländer stellten mir ihre Feldleitung zur Verfügung und ich hatte nach ein oder zwei Stunden Wartezeit die kaum vernehmbare Stimme eines deutschen Offiziers vom Dienst am Apparat. Er bestand darauf, dass mein Bericht nicht ohne vorherige Kenntnisnahme durch seinen General über den Rundfunk gehen dürfe. Ich müsse ihn zurückziehen und ordnungsgemäß bei ihm einreichen. Als ich ihm mitteilte, dass ich der Bericht bereits unabhängig von mir gemacht habe und dass ich mich neben der englischen nicht auch noch einer deutschen Zensur unterziehen wolle, hörte ich die weit entfernte Stimme wie aus einem windverwehten Kasernenhof: Das wird Sie den Kopf kosten! Dieses surrealistische Gespräch fand 6 Wochen nach der Kapitulation und Gefangennahme statt. Stand ich eigentlich noch unter dem Kommando deutscher Generale? Es war höchste Zeit, an die eigene Zukunft zu denken. Die Briten hatten bisher nur Programme aus Luxemburg und von der BBC übernommen und gerade erst angefangen, eine eigene deutsche Nachrichtensendung aufzubauen. Ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, bei Radio Hamburg einzusteigen. Ich hatte Lust und sah meine Chance. Am 20. Juli 1945 füllte ich beim Sicherheitsoffizier von Radio Hamburg einen riesigen Fragebogen aus und bekam einen Ausweis mit Fotografie, der mich ermächtigte, das Funkhaus zu betreten, ungeachtet der britischen Soldaten, die nachts mit aufgepflanztem Bajonett das Gebäude bewachten. Everett fragte mich, ob ich den Landfunk übernehmen oder die übergeordnete Abteilung für Wortsendungen aufbauen wolle. Die Wahl fiel mir nicht schwer. Jeder wusste damals, was der Zugang zu einem Bauernhof, was schöner Schinken und frische Eier für einen guten Start in den Frieden wert waren. Von Wortsendungen konnte man nicht satt werden. Ich heuchelte solide landwirtschaftliche Kenntnisse. Aber man durchschaute mich und sagte, gut, wenn Sie Landfunk machen wollen, dann geben wir Ihnen die Abteilung Talks and Features. Und sie passen unter anderem auch auf die Landfunkredaktion auf. Es gab noch gar keine richtigen Redakteure, da war ich schon provisorischer Abteilungsleiter. Die Engländer waren am 4. Mai 1945 in das Rundfunkgebäude an der Roten Baumchaussee in Hamburg eingezogen. Die deutschen Programmmacher, Redakteure, Reporter und Sprecher des ehemaligen Reichssenders waren in alle Winde zerstoben. Aber die Techniker waren da. Sie standen wie Osterhasen aufgereiht, als die 3 britischen Offiziere vorfuhren und erwarteten Befehle. Der erste Befehl lautete: Setz diesen Sender wieder in Betrieb. Das geschah am gleichen Abend. Die Militärregierung musste Anweisungen und Verlautbarungen für die Zivilbevölkerung durchgeben. Waffenabgabe, Sperrstunde, Passierscheine, Stromabschaltung und so weiter. Es galt, die verwirrten Flüchtlingsströme zu ordnen, nichtdeutsche Zwangsarbeiter zu repatriieren, die zum Stillstand gekommene Wirtschaft in Gang zu setzen, die Bauern zur Ablieferung von Getreide zu bewegen. Den Besiegten waren Post, Zeitung und Telefon abgeschnitten. Die einzig verlässliche Informationsquelle war das Radio. Es konnte Sendungen aus Luxemburg oder von der BBC übernehmen und ausstrahlen, eigene Programme aber nicht, solange deutsche Mitarbeiter fehlten. Soweit sie bereits im Reichsrundfunk mitgearbeitet hatten, waren sie verdächtig und durften auf Befehl der Militärregierung nicht ohne weiteres ans Mikrofon gelassen werden. Andere, die vielleicht geeignet gewesen wären, saßen in Kriegsgefangenenlagern. Oder sie hatten die Uniform weggeworfen, waren aber nun ohne Papiere. Sie konnten nicht nach Hamburg kommen, weil keine Aussicht auf Unterkunft in der zerbombten, hungernden Stadt bestand. Manche durften sich nicht blicken lassen, weil sie Parteigenossen gewesen waren und Angst haben mussten, dass man sie einsperrte. Unter diesen Umständen Mitarbeiter für ein deutschsprachiges Programm zu gewinnen, war nicht einfach. Die britische Militärregierung war im Gegensatz zur amerikanischen oder russischen anfangs gegen die Besetzung wichtiger Positionen im Funk mit deutschen Emigranten. Sie wollte deutsches Personal, das sich Vertrauen bei der Bevölkerung verschaffte und zugleich Verständnis für die Bedürfnisse der britischen Politik hatte. Jeder, der sich bewarb oder aufgefordert wurde, mitzuarbeiten, unterwarf sich nach der Ausfüllung des Fragebogens einer hochnotpeinlichen Inquisition durch den Sicherheitsoffizier. Bei uns war es zunächst ein Major namens McKay. Nach einem halben Jahr Arbeit seufzte er, immer noch keinen Nazi, sondern nur Widerstandskämpfer kennengelernt zu haben. Sein Nachfolger war ein Mr. Leiser. Er legte seine Vorschriften überscharf aus und bereitete sogar denen Schwierigkeiten bei der Einstellung, die nachweislich im Dritten Reich Kopf und Kragen gegen die Machthaber riskiert hatten. Eines Tages waren wir darüber so wütend, dass auf unserem Flur die Leuchtschilder Ruhe ersetzt wurden durch Leiser treten. Dem Verhalten Leisers kam es übrigens entgegen, dass so mancher die Gepflogenheiten des Dritten Reichs nicht loswerden konnte und sich durch eine faustdicke Denunziation einen Stein im Brett des Siegers zu verdienen gedachte. Es gab im Symphonieorchester einen Bratschisten, der nach und nach alle seine Kollegen denunzierte, bis er zum ersten Bratschisten aufgerückt war. Am Ende stellte sich heraus, dass er selbst Parteigenosse gewesen war. Wem sollten die Briten trauen? Wen sich holen? Sie mussten sich auf den Zufall verlassen, da sie nicht vorgesorgt hatten. Von denen, welche in den ersten Jahren am Nordwestdeutschen Rundfunk tätig waren, hat nur einer während des Krieges auf der englischen Liste politisch vertrauenswürdiger Deutscher gestanden: Axel Eggebrecht. Man hatte in London gehört, dass dieser ehemalige Freikorpskämpfer, Kommunist und Mitarbeiter der Weltbühne nach seiner Haft in den KZs des Dritten Reichs politisch sauber geblieben war. Gelebt hatte Eggebrecht von Drehbüchern, die er für Willi Forst schrieb. Er war mager und überlebhaft. Von einer schweren Verwundung im Ersten Weltkrieg waren ihm eine Menge Löcher und Eisensplitter im Körper verblieben. Die letzteren wanderten hin und her und brachten ihn alle Nase lang auf den Operationstisch. Infolge einer Blutvergiftung hatte er die Beweglichkeit der Arm- und Handgelenke verloren. Das gab seinen Bewegungen etwas weit Ausholendes und zugleich Hölzernes. Ungelenk, hätte der gesagt, der nicht wusste, dass er früher gern Fußball spielte. Wenn er mit einer raschen Bewegung ein Buch ergriff und aufschlug, bildeten die Finger eine Klaue. Infolge seiner Verletzungen saß er auch mit steifen Armen am Steuerrad. Es sah gefährlich aus. Im Gegensatz zu Balzac, dem er in seiner Vorliebe für starken Kaffee ähnelte, stand Eggebrecht immer früh auf. Man hörte bereits gegen 7 Uhr morgens aus seinem Zimmer das fleißige Hämmern auf der Schreibmaschine. Das Papier, welches er in rascher Folge einspannte und wegwarf, beschrieb er, indem er kurze Zeilen bildete und große Zwischenräume ließ. Es sah immer sehr angenehm geordnet aus, was er geschrieben hatte. Wie überhaupt in seinem Leben eine Ordnung herrschte, die nichts mit Pedanterie zu tun hatte. Wie hätte er auch pedantisch sein können, da er Siamkatzen, Pokerspielen, jüdische Witze und rasches Autofahren liebte. Was die Natur anbetrifft, so hatte er vor ihr keine Hochachtung. Soweit sie nicht im wildfarbenen Fell der Siamkatze oder in gebratenem Zustand auftrat, verfolgte er sie mit einer Anwandlung von Hass. Seinetwegen konnten die Bäume abgeschafft und die Wiesen mit Asphalt ausgegossen werden. Mit dem Großstädter sympathisierte er, als wäre der eine bedrohte Rasse. Es war ganz unmöglich, ihn sich auf einer Almhütte vorzustellen. Seinen Vorträgen und Schriften mischte Axel Eggebrecht gern einen Tropfen marxistischen Öls bei. Jedoch bewahrte er sich vor der eigentümlichen Verhärtung durch marxistische Dogmatik. Marx müsse neu geschrieben werden, predigte er und führte gern zum Beweis dafür die Tatsache an, dass der Nationalsozialismus in die marxistische Prognose von der Zukunft des Sozialismus nicht hineinpasse. Er sagte das im Ton eines leichten Vorwurfs gegen die Nazis. Seine Sprache war klar, manchmal so klar wie destilliertes Wasser, gewissermaßen keimfrei. Leichtigkeit der Definition paarte sich dabei mit Eleganz und Flüssigkeit des Ausdrucks. Sein Lieblingswort war redlich, kein schlechtes Wappenwort. Redlich war er wie kaum einer in allem, was er für Freunde tat und für die Öffentlichkeit schrieb, kam das zum Ausdruck. Besonders in seinem hellen und klaren Stil, der einer scheinbar mühelosen Entwicklung vernunftbetonter Gedanken so dienlich war. Die Vernunft ging allerdings häufig mit ihm durch. Ihre höchste Stufe sah er in der Verwirklichung des Sozialismus. Er wollte aber trotz Hitler nicht einsehen, wie wenig Einfluss die Vernunft auf das Verhalten des Menschen hat. Er erklärte, Sozialismus ist glaubensfeindlich und aus klarem, uneingeschränkten Vernunftgebrauch geboren. Er war also gleichzeitig Aufklärer aus Leidenschaft und Sozialist aus gläubiger Inbrunst. Eine stalinistische Diktatur war ihm immer noch lieber als kein Sozialismus. Oder anders ausgedrückt, er hätte es lieber gehabt, wenn es den Menschen in einem sozialistischen Staat etwas schlechter als in einem kapitalistischen Lande etwas besser ginge. Sein utopisch-sozialistischer Glaube geriet angesichts der zunehmenden Intensität des Kalten Krieges mehr und mehr in Konflikt mit der politischen Wirklichkeit. Wir waren also in vielem sehr unterschiedlicher, ja geradezu gegensätzlicher Ansicht, arbeiteten aber harmonisch dem gleichen Ziel entgegen, unseren Hörern mit unseren Programmen gute Wegbereiter und Wegbegleiter zu einem erneuerten Deutschland in Europa zu sein. Eggebrecht war bereits da, als ich meine Arbeit aufnahm. Wir bezogen nebeneinander liegende Räume, die durch ein Loch in der Wand und eine meist offenstehende Holzklappe verbunden waren. Viele Probleme traten bei uns nicht auf, die andere Organisationen behelligten. Man kann es mit dieser Klappe erklären. Wir kamen uns nicht ins Gehege, aber wir hatten uns meist schon durch die Klappe eine gemeinsame Meinung über den gordischen Knoten des Tages gebildet, bevor er uns zur Lösung aufgetischt wurde. Ich widmete mich dem Kontakt mit den Engländern, der Organisation von Programmen und dem Aufbau von Redaktionen, die sie verwirklichen sollten. Eggebrecht bereitete zunächst Sendungen vor, die einem widerwillig lauschenden Publikum die dunklen Hintergründe des Dritten Reichs zur Einsichtnahme eröffneten. Wir waren hochgestimmt und wagemutig, und das vielleicht auch deswegen, weil wir in den Engländern gleichgesinnte Bundesgenossen witterten. Heiter wurde es im Rundfunk, als Peter Bamm erschien. Er kam als Oberstabsarzt, klirrend und mit Orden bedeckt, unmittelbar aus dem Kriegsgefangenenlager in mein Zimmer und fragte, ob er bei uns einen Job bekommen könnte. Ich war davon überzeugt, musste aber erst mit Everett sprechen. Der prallte zurück, als er am Kragen von Bamm den Pour le Mérite und den sächsischen Prinz Albrechtsorden baumeln sah. Bamm hatte eine liebenswürdige Art, das zu erklären. Der eine Orden sei ihm vom Enkel der britischen Königin Victoria verliehen worden, den könne er nicht zur Vorstellung bei einem Engländer in die Tasche stecken. Der andere sei von einem polnischen König, zugleich sächsischem Kurfürsten, gestiftet worden, den müsse er tragen, solange er keine Zivilbekleidung habe. Alle Engländer lauschten Peter Bams Geschichten mit Amüsement, obwohl er kein Hehl daraus machte, deutscher Patriot und im Ganzen recht konservativ zu sein. Er war einer unserer begabtesten Feuilletonisten und außerdem Arzt. Als junger Mann hatte er auf dem Wedding in Berlin praktiziert, dann war er als Vertreter einer Pharmafirma nach China gegangen. Er liebte zu erzählen, dass in 50 Millionen chinesischer Karl-Marx-Ausgaben sein Name mit dankbarer Widmung stehe, weil er dem chinesischen Übersetzer geholfen hatte. Der Aufenthalt in China war nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er hatte viel Sinn dafür, anderen das Gesicht zu wahren. Sein Zeitgefühl war asiatisch. Mein Assistent Dr. Kreupfeifer, Bamm und ich nahmen anfangs das Mittagessen in der Kantine des immer noch existierenden deutschen Generalkommandos ein. Es lag nicht weit vom Rundfunk entfernt. Manchmal schlug ich aus Zeitgründen vor, mit meinem Auto hinzufahren. Da ich ein kühner Fahrer war, sagte dann wohl Bamm, wenn wir Zeit haben, nehmen wir den Wagen. Haben wir es eilig, gehen wir lieber zu Fuß. Ich hatte viele Feuilletons von Peter Bamm gelesen und kannte ihn aus den Erzählungen meines Onkels, des Gymnasialdirektors in Bautzen, bei dem er in die Schule gegangen war. Als Mann der kleinen, geschliffenen Form kam mir Bamm gerade gelegen. Wir suchten einen Leiter für das Echo des Tages. Wir hatten diese Sendung ins Leben gerufen und stellten erst danach fest, dass wir nicht genug Autoren besaßen. Ich musste häufig selbst einspringen und schrieb bisweilen noch am Schlussabsatz des letzten Beitrags, wenn der Anfang bereits verlesen wurde. Diese Sendung erfreute sich binnen kurzem großer Beliebtheit bei den Hörern zwischen Aachen und Berlin, Flensburg und Kassel. Bam führte die Redaktion mit Witz und Charme. Er hatte die Gabe, Autoren zu gewinnen, selbst wenn sie sich der unwürdigen Aufgabe einer Reportage über nassen Torf oder das Schlachten von 12 Karnickeln zu unterziehen hatten. Er verbesserte den unter den Nazis und im Krieg verlotterten deutschen Stil. Nur einmal ließ er ein Manuskript so über den Sender gehen, wie es eingereicht wurde. Es stammte von Siegfried Lenz, den damals noch keiner kannte. Bam vermittelte uns Bruno E. Werner, den ehemaligen Herausgeber der Neuen Linie. Werner hat später als Feuilletonchef der von den Amerikanern gegründeten Neuen Zeitung in München, noch später als Kulturattaché an der deutschen Botschaft in Washington, die Wiederanknüpfung der kulturellen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den USA mit viel Erfolg betrieben. In einem Marinemantel tauchte Ernst Schnabel auf, eine flüchtige Schülerbekanntschaft von der Meißner Fürstenschule. Er war der fruchtbarste unter uns Rundfunkautoren. Als Dramaturg, Intendant, später Leiter des dritten Programms am Sender Freies Berlin, hat der ehemalige Schiffsjunge und Seekapitän unzählige literarische Versuche angeregt und, was ebenso wichtig war, finanziert. Ein Autor hat ja selten mehr als eine Idee und damals hatte er auch noch Hunger. Wie soll er zu Geld kommen? Er braucht jemanden, dem er die Idee verkauft und der ihm einen Vorschuss vermittelt. Der Vorschuss ist ein integrierender Bestandteil der Literatur. So hieß es bei uns und Schnabel arbeitete nach diesem Grundsatz. Wir hatten Geld zu verteilen. Die Hörergebühren von 2 Mark wurden von der Post ohne merkliches Intervall wieder eingetrieben. Sie sollten nach unserer Auffassung weniger dem Verwaltungspersonal des Rundfunks als seinen Autoren und Künstlern, kurz einem guten Programm, zugutekommen. Die Garde der ersten Mitarbeiter stammte samt und sonders aus Sachsen und kannte sich von daher. Wir nannten uns den Niedersächsischen Rundfunk in obersächsischer Besetzung. Manchmal hätte man glauben können, die Sendungen kämen aus Dresden oder Leipzig. Wir nahmen, was unseren Akzent anbetraf, kein Blatt vor den Mund. In Hamburg machte uns das suspekt. Aber wir mussten im Unterschied zur Zone auch sonst aus unseren Herzen keine Mördergrube machen. Wir sprachen schon frei von der Leber weg, als in den Rundfunkstationen der anderen Zonen noch jedes Wort schriftlich fixiert und überprüft werden musste. Wir wunderten uns nicht, dass es eine Zensur gab. Wunderbar war, wie wenig wir davon merkten. Zunächst konnten die Engländer nicht sicher sein, ob ihr deutscher Staat nicht über diesen Sender getarntes Gedankengut des Nationalsozialismus verbreiten würde. Deshalb mussten anfangs alle Sendungen getippt, vorgelegt und abgezeichnet werden. Manchmal wurden sie sogar gelesen. Später ließ die Lesewut nach. Die Engländer drückten ein Auge zu, wenn wir mit unschuldigen Tricks arbeiteten, um die Zensur zu umgehen. Ich zum Beispiel machte es mir zur Regel, mit meinen Beiträgen und Kommentaren erst in allerletzter Minute fertig zu werden, dann blieb für Zensur keine Zeit oder der betreffende englische Offizier hatte sich bereits zum Dinner begeben. Was verstanden meine Freunde und ich als die überragende Aufgabe? Des Journalisten in den ersten Jahren nach dem Krieg. Er musste den Deutschen beibringen, sich selbst zu verstehen. Sie waren ein halbes Jahrhundert lang darüber getäuscht worden oder hatten sich selbst getäuscht in der Rolle, die sie in der Welt spielten. Sie wussten nicht, warum sie als ewige Spielverderber galten. Dem Journalisten oblag es damals, sie darüber aufzuklären und ihnen voranzugehen beim Analysieren der Vergangenheit. Es gab zwar schon wieder politische und andere Prediger, aber den Lautsprecher hatten die Sieger uns ausgehändigt. Wir bedienten ihn mit Hingabe. Gegenüber Eingriffen in unsere Texte verteidigten wir natürlich unsere Auffassungen, manchmal in langen und hartnäckigen Sitzungen. Setzten die Briten ihren Standpunkt durch, so mussten sie jedenfalls dadurch büßen, dass wir ihren Vorrat an Whisky und Pfeifentabak brandschatzten. Mit Kritik an den Maßnahmen der Besatzungsmächte hielten wir nicht hinterm Berg, wenn wir davon überzeugt waren, dass die Kritik hilfreich sein würde. Hilfreich war sie nach unserer Auffassung immer dann, wenn sie unseren Ruf als unabhängig und gerecht urteilende Deutsche festigte. Nur dann konnten wir guten Gewissens unpopuläre, aber notwendige Verordnungen der Militärregierung erläutern und vertreten. Unser Glück war, dass sich die Briten nicht stur an Sprachregelungen ihrer Regierung hielten, wenn es die überhaupt gab. Das deutsche Team wiederum wies in seinen politischen Anschauungen zwischen erzkonservativ und ultralinks viele flexible Schattierungen auf. Gemeinsam war uns allen, und das war ein starkes Band, der Hass auf Hitler und der Wille zum demokratischen Rechtsstaat. Zwischen Engelbrecht und Bamm lagen philosophische Welten, aber sie erlaubten sich den Luxus, einander für Gentlemen zu halten. Aus der Reihe tanzten nur Herbert Blank, ein ehemaliger Gefolgsmann Otto Strassers und langjähriger KZ-Gefangener Himmlers, und Karl Eduard von Schnitzler. Nach 12 Jahren Meinungsknebelung konnten sie es nicht ertragen, wenn einer eine andere Meinung hatte als sie. Angesichts der verdrehten, verhärteten und verwundeten Psyche der Deutschen nach ihrer Niederlage erforderte die Bildung eines breiten, bunten Regenbogens politischer Anschauungen ein großes Maß an Fingerspitzengefühl. Davon brachten die Briten viel mit. Ohne die große Fairness der englischen Kontrolleure hätte sich der Sender seinen Ruf als liberale und tolerante Stimme der Besiegten nicht erwerben können. Es waren alles keine Dogmatiker, sondern Praktiker des Journalismus, die aus ihrer eigenen Presse und von der BBC eine Vielfalt von Meinungen gewohnt waren. Sie waren sich im Klaren darüber, dass neues politisches Denken in Deutschland eine ständige Überprüfung der politischen Sprache erforderte. In Mr. Fletcher hatten die jungen deutschen Nachrichtenredakteure einen gestrengen Lehrmeister. Das deutsche Erbübel, die Vermischung von Nachricht und Meinung bekämpfte er mit Klauen und Zähnen. Er wies seinen Schützlingen nach, wie viel Meinung und Vorurteil hinter einem harmlos klingenden Adjektiv stecken kann und wie viel Emotion in der falschen Richtung durch eine suffisante Betonung ausgelöst wird. Von den üblen Spielen, die das Fernsehen mit Bildern treiben kann, war noch nicht die Rede. Fletcher war das Urbild des Engländers mit seinem schmalen Kopf und dem Pferdegebiss, das er hinter einem blonden Schnurrbart zu tarnen versuchte. Er sprach besser Deutsch als die meisten jungen Deutschen seiner Nachrichtenredaktion. An ihm haben sich Generationen deutscher Rundfunkredakteure und Sprecher orientiert, ohne auch nur seinen Namen zu kennen. Wir wurden von den Engländern zur Kühnheit ermuntert. Als kühn galt damals schon ein Gespräch, das nicht vorher geprobt, sondern live geführt wurde. Bereits kurz nach dem 23. September 1945, an dem aus Radio Hamburg der Nordwestdeutsche Rundfunk wurde, begannen wir mit der Live-Sendung am runden Tisch. Der Titel wurde zum Markenzeichen für Programme, in denen frei diskutiert werden konnte über Themen, die auf den Nägeln brannten. Es gab kein Manuskript und keine Zensur. Das kommt uns heute, da wir eine Talkshow nach der anderen erdulden müssen, als vollkommen selbstverständlich vor. Damals war es aber unerhört und in der Geschichte des Deutschen Rundfunks noch gar nicht da gewesen. Live war schon nicht mehr üblich gewesen in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Rundfunkmanuskripte mussten auch vor 1933 einer Zensur vorgelegt werden, selbst wenn sie so entkernt und entpolitisiert waren, wie das aus Furcht vor Krach in der Weimarer Republik gang und gäbe wurde. Wir begannen mit großen politischen Reportagen. Eggebrecht berichtete jeden Abend live in unserer Nachrichtensendung über den ersten KZ-Prozess in Bergen-Belsen. Der Hörer sollte bis in die Einzelheiten wissen, was sich an jedem Tag vor dem Militärgericht zugetragen hatte. Eggebrechts Berichte waren präzis, objektiv und von stilistischem Geschmack. Nach dem Urteilsspruch stellte er sich ans Mikrofon und hielt als Gegner der Todesstrafe ein Plädoyer für die Umwandlung des Todesurteils in Freiheitsstrafen. Keiner unserer Kontrolleure widersprach, mochte er vielleicht auch anderer Meinung sein. Den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen widmeten wir eine tägliche Sonderberichterstattung. Die deutsche Bevölkerung war mit der angelsächsischen Prozessordnung nicht vertraut und hielt die Kreuzverhöre durch die Anklagevertreter, denen zunächst kein Wort der Verteidigung folgte, für eine flagrante Rechtsbeugung. Wir versuchten, diesen Eindruck richtigzustellen. Die Berichterstattung wurde auch während der folgenden industriellen und Diplomatenprozesse fortgesetzt. Dass die juristische Konstruktion der Nürnberger Prozesse bedenkliche Schwächen und das Verfahren große Schönheitsfehler aufwies, war uns klar. Die Abwürgung des Komplexes Katyn war nur ein Beispiel. Eine brauchbare Alternative konnte aber damals nicht in Gang gesetzt werden und als Erinnerungsstärkung für das deutsche Volk waren die Prozesse durch nichts zu ersetzen. In den Schulen wurde fast nirgends Geschichtsunterricht erteilt. Die Schulbücher der Nazizeit waren unverwendbar und verboten. Wir sendeten daher unter dem Titel »An Kreuzwegen deutscher Geschichte« einen Abriss der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert in dramatischer Form. Dem kam der neue Begriff Feature entgegen. Ich war Leiter der Abteilung Talks and Features und wusste anfangs noch nicht einmal, was mit Feature gemeint war. Für englische Journalisten ist das ein fest umrissener Begriff. Wir versuchten ihn mit Hörfolge zu übersetzen, gaben das aber auf, als wir merkten, dass Feature ein Korb ist, in den man alles packen kann, was nicht gerade aktuelle Nachricht oder Kommentar ist. Wir entwickelten das Feature zu einer eigenen Kunstform. Wenn ich in späterer Zeit seine Naturgesetze erklären wollte, legte ich eine Schallplatte auf und spielte die ersten 10 Minuten der Matthäus-Passion von Bach. Erzähler, Chor, Solisten im Monolog und Dialog, musikalische Zwischenspiele, Reportagen und lyrische Betrachtung, alles deutet darauf hin, dass Passionen, Motetten und Oratorien des Barock das Feature auf vollendete Weise vorweggenommen haben. Manche der Features, die in den ersten Jahren des NWDR über den Äther gingen, haben Epoche gemacht. Das aktuelle Tagesgeschehen konnte so komprimiert und dramatisiert werden. Was wäre, wenn? Von Eggebrecht galt der Moskauer Außenministerkonferenz von 1947. Es entwickelte eine Utopie, jawohl, aber eine anregende. Der 29. Januar von Ernst Schnabel fasste in poetischer Form zusammen, was Zehntausende an diesem Tag erlebt und empfunden hatten, die uns Briefe darüber aus ihren Hütten, Lagern und Schweineställen schickten. Goethe erzählt sein Leben, hieß eine Feature-Reihe, die wir zur 200. Wiederkehr seines Geburtsjahres produzierten. Matthias Wiemann lieh der Gestalt des alten Goethe seine kultivierte Stimme. Wiemann war im Dritten Reich eine Kultfigur des schwärmerischen Teils der Hitlerjugend gewesen. Seine Stimme entsprach den Vorstellungen von einem gefühlsseligen Helden. In seinem Schatzkästlein hatte er im Reichsrundfunk jeden Sonntagmorgen Innerlichkeit so recht nach dem Geschmack des Propagandaministeriums psalmodiert. In einem Sender der anderen Besatzungszonen wäre er nie ans Mikrofon gelassen worden. Wir arrangierten ein Live-Gespräch mit ihm und ließen ihn all die Worte, die ihn und uns an seiner Vergangenheit peinigten. Am Ende wurde das eine Art von öffentlicher Reinigung. Wer von uns nun, wie man hörte, kannte seine Beweggründe, auch wenn in denen viel falscher Glaube steckte, konnte man ihm glauben, dass er kein Nazi war. Ein bedeutender Teil der deutschen Nachkriegsliteratur wurde von uns im Nordwestdeutschen Rundfunk erstmals als Vortrag, Hörfolge, Feature oder Hörspiel dargeboten. Erwähnt sei nur Borcherts Drama »Draußen vor der Tür«, das von Ernst Schnabel entdeckt und gefördert wurde. Es trug uns den Vorwurf des Nihilismus ein, entsprach aber haargenau den Enttäuschungen der Heimkehrer in jener Zeit. Leiter des Nachtprogramms war Jürgen Schüdekopf. Er knüpfte in den späten Abendstunden unsere Fäden wieder an zu den Amerikanern, der englischen Literatur, den französischen Philosophen und den italienischen Zynikern. Auch viele russische Schriftsteller gehörten damals zu den Neu- und Wiederentdeckungen, ganz zu schweigen von den Werken der deutschen Emigranten, die allmählich in zerlesenen Exemplaren die Runde im papierarmen Deutschland machten. Kontroversen zwischen den Emigranten und den in Deutschland gebliebenen Schriftstellern waren unvermeidlich. Frank Thies trug über den NWDR seine umstrittene These von der inneren Emigration vor. Allmählich befreundeten wir uns mit unseren Kontrolleuren, oder war es umgekehrt? Gemeinsam war uns jedenfalls der Enthusiasmus für unsere Aufgabe. Wir fühlten uns als gottgesalbte Instrumente des demokratischen Wiederaufbaus. Auch die Engländer entwickelten einen gewaltigen Ehrgeiz. Sie sahen sich als Geburtshelfer des besten deutschen Rundfunkprogramms. Den kleinen amerikanischen Sendern wollten sie es mal zeigen. Am liebsten hätten sie ihren eigenen deutschen Dienst, den der BBC, ausgestochen. So wie zum politischen Orakel wollten sie auch zum deutschen Kultursammelpunkt werden. Dieser Ehrgeiz war nicht ohne Arbeitswut zu befriedigen. Über die vielen durchwachten und durcharbeiteten Nächte hat sich niemand beklagt. Wir gaben einer physisch und geistig halb verhungerten, künstlerisch und emotionell schwer beschädigten Bevölkerung alles, was wir vermochten. Manchmal ist Desorganisation ein Ansporn zu hören. Wir waren wunderbar desorganisiert. Keiner von uns hatte jemals mit der Verwaltung einer 500-Mann-Organisation zu tun gehabt. So viele waren wir im Herbst 1945 immerhin schon geworden. Wir schalteten und walteten, wie uns der Geist bewegte. Keine Verwaltung kam uns in die Quere. Noch hatten sich die Wasserköpfe von heute im Rundfunk nicht gebildet. Auch die Briten waren der Ansicht, dass die Verwaltung für das Programm da sei, nicht umgekehrt. Sie erteilten auf diesem Gebiet so gut wie keine Anweisungen. Sie schöpften aus einer Tradition der Delegierung von Verantwortung. Ein riesiges Kolonialreich wurde mit delegierter Autorität gut gelenkt. Wir waren die Maharadschas des Radios. Wir taten, was wir für richtig befanden. Auch die Offiziere, mit denen wir zu tun hatten, bekamen wenig Anweisungen von oben. Man hätte doch denken sollen, dass ein neuer deutscher Sender ganz eng an der Strippe der Londoner Ämter liegen müsse, aber nichts dergleichen. Der britische Außenminister Bevin interessierte sich wenig für die Deutschen. Von London nach Hamburg schien es sehr weit zu sein. Von Berlin, wo die Kontrollkommission saß, nicht viel näher. Keineswegs wurden alle journalistischen Kunststücke, auf die wir stolz waren, im Kreis der deutschen Mitarbeiter ausgebrütet. Vieles kam auf englische Anregung zustande. Am fruchtbarsten erwies sich dabei Captain Everett. Er hieß von Haus aus Walter Eberstadt, war in Hamburg als Sohn eines geachteten Bankiers aufgewachsen und mit seinen Eltern rechtzeitig nach England emigriert. Hätte er nicht das Bankgeschäft bereits mit der Muttermilch aufgesogen, so wäre er vielleicht ein vorzüglicher Wirtschaftsjournalist geworden. Sein Verlangen nach Information war unersättlich, sein Gespür für das, was die Menschen bewegte und was sie erfahren wollten, todsicher. Sein Widerwille gegen pompöse Worte und bombastische Phrasen bemerkenswert. Sein Deutsch war so gut wie sein Englisch. Das setzte ihn in den Stand, in politischen Kommentaren Nuancen zu erkennen und manchmal zu beanstanden, die andere übersahen. Er vergaß nicht, dass er durch Hitler und seine Henker Teile der eigenen Familie und des Familienbesitzes verloren hatte, aber er ließ das die Deutschen, mit denen er zusammenarbeitete, durch keine Geste spüren. Wenn ihm etwas missfiel, nahm er kein Blatt vor den Mund. Andererseits gefiel ihm einer, so half er ihm, wo er konnte. Wir begründeten damals eine Freundschaft, die eng geblieben ist bis heute, da er unter seinem angestammten Namen Partner in einem der angesehensten New Yorker Bankhäuser ist. Ich verdanke Walter Eberstadt, dass ich meine Tätigkeit im Nachkriegsrundfunk gleich auf einer der obersten Sprossen beginnen konnte, statt mit der Ochsentour. Nicht vergessen werde ich ihm auch die Charakterstärke, mit der er mir ohne Seufzer seinen Tabaksbeutel überließ, während andere Kontrolleure unter nichtigen Vorwänden auseinanderstoben, sobald ich meine Pfeife hervorholte. Sie hieß die Terrorpipe. So groß war ihr leerer Kopf. Wir teilten viele Unannehmlichkeiten und Unbequemlichkeiten der ersten Zeit nach dem Kriege mit unseren englischen Kontrolloffizieren. Wir hatten nicht genug zu essen, aber auch sie mussten in ihrem Casino auf der Heilwegstraße den Gürtel enger schnallen. Ich wunderte mich, warum sie mich manchmal ohne besonderen Anlass ins Offizierscasino zum Dinner einluden. Die Erklärung lautet, sie hatten deutsches Küchenpersonal, das Mitleid empfand mit einem hungrigen Deutschen. Bei meinem Kommen wurden Fleischstücke aufgetischt, die das Personal ohne meinen Besuch selbst gegessen, jedenfalls niemals den Briten vorgesetzt hätte. Als der Winter kam, hatten wir in der Wohnung auf der Bellevue keine Heizmöglichkeit. Es kam vor, dass in der Wärmflasche meiner Frau das Wasser einfror. Meine 4-jährige Tochter verbrachte manchen Tag in meinem Büro unter dem Schreibtisch. Sie hatte ihn sich als Hundehütte ausgebaut und erschreckte nichtsahnende Besucher durch ihr Gebell. Aber auch unsere Kontrolleure froren und blieben abends lieber im geheizten Funkhaus als bei erkalteter Zentralheizung in ihren Quartieren. Peter Bamm erzählt in seinen Erinnerungen, wie Everett einmal um Mitternacht in eine Redaktion kam. Er sah dort 4 mütterliche Damen sitzen. Die eine strickte einen Strumpf, die andere flickte eine Hose. Ein Redakteur war eifrig am Redigieren. »Was haben diese Damen hier zu suchen?«, fragte Everett streng. Darauf der Redakteur: »Wärme, Herr Hauptmann, Wärme.« Ein geheiztes Büro und eine wunderbar aufregende Arbeit. Das war alles, was wir dem deutschen Normalverbraucher voraus hatten. Es soll nicht unterschlagen werden, dass der Durchschnittshörer diese Arbeit anfänglich wenig schätzte. Kaum funktionierte die Briefpost wieder, bekamen wir schon Zuschriften mit Todesdrohungen, anonym natürlich. Wir galten in weiten Kreisen als Quislinge, Verräter und Speichellecker. Viele gebildete Hamburger konnten in den notwendigerweise unpopulären Maßnahmen der britischen Militärregierung nichts als Konkurrenzneid erkennen. Wir galten bestenfalls als tumbe Werkzeuge dieses Konkurrenzneides, häufiger jedoch als Rot- und als Salonbolschewisten, weil wir die Frage Verstaatlichung oder Sozialismus diskutierten und dabei in jenen Jahren mit unseren Sympathien häufig auf der Seite der Planwirtschaft landeten. Und das war nicht sehr intelligent, aber auch nicht weiter verwunderlich in einem Lande, das bis zur Währungsreform nichts verwalten durfte als den Mangel. Erst eine Privatlektion von Everett über die Funktion des Schwarzmarkts als des einzig verlässlichen Barometers und Regulators der Wirtschaft öffnete mir die Augen ein wenig. Es bedurfte der Erfahrungen, die ich 1947 in England machte, ehe ich ein leidlich zusammenhängendes und vernünftiges Modell von wünschbaren Wirtschaftsvorgängen vertreten konnte. Auf einem anderen Blatt stand die Abneigung der Rundfunkhörer gegen unser kulturelles Programm. Da war viel zu viel Jazz und Swing drin, mit einem Wort Negermusik. Die Indoktrination mit narzisstischen Rassegedanken saß viel tiefer, als wir gedacht hatten. Wenn man von einer Stunde Null reden will, dann war sie gekennzeichnet durch den Kulturschock, welcher der Niederlage Deutschlands folgte. Keine Märsche mehr, dafür das Leitmotiv der Rhapsody in Blue des Juden Gershwin, mit dem wir in einem Akt der akustischen Provokation das Echo des Tages einleiteten. Einige Wochen lang erklang übrigens als Erkennungssignal des Senders die Melodie der ersten Zeile von »Ich hab mich ergeben«. Wer den Text kennt, wird zugeben, dass es ein schönes und patriotisches Lied ist, aber manche Hörer vernahmen darin nur eine üble Anspielung auf die bedingungslose Kapitulation. Das Funkhaus an der Roten Baumchaussee wurde für mich, wie für manchen anderen, zum Mittelpunkt der Existenz. Und das nicht nur der Wärme wegen. Immer wieder wallte in uns das plötzliche Glücksgefühl auf, überlebt zu haben. Wir kamen uns manchmal vor wie Schiffbrüchige, die es an den Strand geworfen hat. Sie trauen ihren Augen kaum, wenn neben ihnen Planken und Maste und Werkzeuge zum Bau eines neuen Boots angeschwemmt werden. Wir waren davongekommen und es lag an uns, mit diesem Rundfunk ein besseres Boot zu zimmern und eine neue Existenz. Ich kann nicht behaupten, dass ich in jedem Augenblick dieser zukunftsträchtigen Zeit mit heiliger Nüchternheit zu Werke gegangen wäre. Nüchternheit war angebracht am Silvesterabend für den obligaten Jahresrückblick, aber kaum war der gesendet und das Grußwort des Senders für seine Hörer in die ersten Takte des Swing übergegangen, da griff bereits das unheilige Besäufnis um sich. Der britische Programmdirektor zog mit einer Feuerspritze in den großen Sendesaal und brüllte Alarm ins Mikrofon. Warum das deutsche Rundfunkpublikum wissen sollte, dass Captain Everett eben zum Major befördert worden war, blieb sein Geheimnis. Aber Eggebrecht und ich übersetzten für halb Deutschland diese Meldung und einiges andere ins Sächsische. Später fanden wir uns in der Kolibri-Bar von St. Pauli wieder. Eine Horde von Schwarzhändlern, Zuhältern und Langfingern empfing uns mit Respekt und vielen Lobeserhebungen. Daraus entwickelte sich eine solenne Keilerei, vermutlich zu unseren Ehren. Und dem folgten sechs Männer mit eingeschlagenen Nasen. Das war die Kriminalpolizei. Selten hatte ich so viele lasterhafte Gesichter auf einem Haufen gesehen. Doch nachdem der erste Blutdurst gestillt und gegen 3 Uhr morgens nichts mehr zu essen aufzutreiben war, zog die Gesellschaft in eine Mansardenwohnung am Rondel und entwarf bei Leuten, die ich nicht kannte und nie wiedersehen würde, ein Jahresprogramm für einen Rundfunk, den es noch nicht gab. Wir waren trunken von unserer Aufgabe, ihn zu erfinden, und sprachen so stolz davon wie der Mann, der gerade das Rad erfunden hatte. NDR 3 Radioarchiv. Unter dem Titel Stimme der ersten Stunde hörten Sie erinnert.